Komm jetzt, du süßer Nereidensohn. Komm, lege dich zu Füßen mir. Ganz her. Nur dreist heran. Du fürchtest mich doch nicht. Verhasst nicht, weil ich siegte, bin ich dir. Sprich, fürchtest du, die dich in Staub gelegt? Wie Blumen Sonnenschein. Gut, gut gesagt. So sieh mich auch wie deine Sonne an. Diana, meine Herrscherin ist verletzt. Geritzt am Arm, du siehst nichts weiter. Ich bitte dich, Pelide, glaube nicht, dass ich jemals nach deinem Leben zielte. Zwar gern mit diesem Arm hier traf ich dich, doch als du niedersankst, beneidete hier diese Brust den Staub, der dich empfing. Wenn du mich liebst, so sprichst du nicht davon, du siehst es halt schon. So verzeihst du mir? Von ganzem Herzen. Jetzt kannst du mir sagen, wie es die Liebe macht, der Flügelknabe, wenn sie den störrigen Leuen in Fesseln schlägt? Sie streichelt, denke ich, seine rauen Wangen. So hält er still. Nun denn, so wirst du dich nicht mehr als eine junge Taube regen, um deren Hals ein Mädchen Schlingen legt. Denn die Gefühle dieser Brust, o Jüngling, wie Hände sind sie, und sie streicheln dich. Wer bist du, wunderbares Weib? Du wirst es schon erfahren. Sprich, wer den größesten der Priamiden vor Trojas Mauern fällte. Warst das du? Hast du ihm wirklich, du, mit diesen Händen den flüchtigen Fuß durchkeilt, an deiner Achse ihn häuptlings um die Vaterstadt geschleift? Sprich, rede. Was bewegt dich so? Was fehlt dir? Ich bin's. Nun denn, so grüße ich dich mit diesem Kuss. Unbändigster der Menschen, mein! Ich bin's, du junger Kriegsgott, der du angehörst. Wenn man im Volk dich fragt, so nennst du mich. Oh, du, dir eine Glanzerscheinung mir, als hätte sich das Ätherreich eröffnet. Herabsteigst, Unbegreifliche, wer bist du? Wie nenne ich dich, wenn meine eigene Seele sich dir entzückte, fragt, wem sie gehört? Wenn sie dich fragt, so nenne diese Züge. Das sei der Name, in welchem du mich denkst. Zwar diesen goldenen Ring hier schenke ich dir. Jedoch ein Ring vermisst sich. Namen schwinden. Wenn dir der Name entschwänd, der Ring sich misste, fändst du mein Bild in dir wohl wieder aus? Kannst du's wohl mit geschlossenen Augen denken? Er steht so fest wie Züg in Diamanten. Ich bin die Königin der Amazonen. Er nennt sich Mars erzeugt, mein Völkerstamm. Otrere war die große Mutter mir. Und mich begrüßt das Volk Penthesilea. Penthesilea. Ja, so sagte ich dir. Mein Schwan singt noch im Tod. Penthesilea. Die Freiheit schenke ich dir. Du kannst den Fuß im Heer der Jungfrauen setzen, wie du willst. Wir treten jetzt die Reise gleich nach Themyscyra an. Doch weil mich auf dem Zuge, du begreifst, so manche Sorge fesselt, wirst du dich noch zu den übrigen Gefangenen halten. In Themyscyra erst, Nereidensohn, kann ich mich ganz aus voller Brust dir weihen. Es soll geschehen. Nun denn, mich rufen mancherlei Geschäfte. So lass mich gehen. Wie? Lass mich aufstehen, Freund. Du fliehst, du weichst, du lässest mich zurück, noch ehe du meiner sehnsuchtsvollen Brust so vieler Wunder Aufschluss gabst, Geliebte. In Themyscyra, Freund. Hier, meine Königin. In Themyscyra, Freund, in Themyscyra, lass mich. Wie, meine Königin, wo willst du hin? Die Scharen will ich mustern. Sonderbar. Mit Meroe will ich sprechen. Megaris. Hab ich beim Styx hier nichts zu tun als plaudern? Das Heer verfolgt die flüchtigen Griechen noch. Lass Meroe dir die Spitze für die Sorge. Du brauchst dir Ruhe noch. Sobald der Feind nun völlig über den Skamandros setzte, wird dir das Heer hier siegreich vorgeführt. So? Hier auf dieses Feld. Ist das gewiss? Gewiss. Verlass dich drauf. Nun, so sei kurz. Was ist's, du wunderbares Weib, dass du Athene gleich an eines Kriegsheers Spitze wie aus den Wolken nieder unbeleidigt in unseren Streit vor Troja plötzlich fällst? Was treibt von Kopf zu Fuß in Erz gerüstet, so unbegriffener, wutvoll, furienähnlich dich gegen das Geschlecht der Griechen an? Du, die sich bloß in ihrer Schöne ruhig zu zeigen brauchte, Liebliche, das ganze Geschlecht der Männer dir im Staub zu sehen. Ach, Neridensohn, sie ist mir nicht die Kunst vergönnt, die sanftere der Frauen. Nicht bei dem Fest wie deines Landes Töchter darf ich mir den Geliebten außersehen. Nicht in dem Nachtigall durchschmetterten Granatwald, wenn der Morgen glüht, ihm sagen an seine Brust gesunken, dass er es sei. Im blutigen Feld der Schlacht muss ich ihn suchen, den Jüngling, den mein Herz sich auserkor.